Abschnitt 1 aus Die Blinde, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Die Blinde, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Erstes Kapitel. Madame Pratolungo introduziert sich. Die Begebenheit, welche hier erzählt werden soll, trug sich vor einigen Jahren in einem entfernten Winkel Englands zu. Die bei dieser Begebenheit mitwirkenden Hauptpersonen sind ein blindes Mädchen, zwei Zwillingsbrüder, ein geschickter Chirurg und eine sonderbare Ausländerin. Diese sonderbare Ausländerin bin ich selbst, und ich übernehme es aus Gründen, die ich gleich näher angeben werde, selbst die Geschichte zu erzählen. Zuvor aber will ich den Leser in möglichster Kürze mit meiner Person bekannt machen. Mein Name ist Pratolungo. Ich bin die Witwe des berühmten südamerikanischen Patrioten Dr. Pratolungo. Von Geburt bin ich Französin. Bevor ich die Gattin des Dr. Pratolungo wurde, hatte ich viele Wechselfälle in meinem Vaterlande durchzumachen. Dieselben endigten damit, dass ich in einem ziemlich gesetzten Alter mir einige Weltkenntnisse erworben, mich zu einer tüchtigen Klavierspielerin ausgebildet hatte und ein hübsches kleines Vermögen, welches mir wie meinem guten Papa und meinen jüngeren Schwestern unerwarteterweise von einem Verwandten meiner lieben verstorbenen Mutter hinterlassen worden war, besaß. Zu diesen Eigenschaften gesellte sich noch eine andere, die schätzbarste von allen in den Augen meines zukünftigen Mannes, eine Durchdringung mit ultraliberalen Prinzipien. Vive la République! Die Menschen feiern das Ereignis ihrer Verheiratung auf verschiedene Weise. Dr. Pratolungo und ich schifften uns nach unserer Verheiratung nach Zentralamerika ein und widmeten unsere Flitterwochen in jenen aufrührerischen Gegenden der heiligen Pflicht, Tyrannen zu stürzen. Die Lebenslust meines edlen Gatten war die Lust der Revolutionen. Seit seiner frühen Jugend hatte er den ruhmwürdigen Beruf eines Patrioten erwählt. Wo immer das Volk im Süden der neuen Welt aufstand und seine Unabhängigkeit erklärte, und in meiner Zeit tat jene feurige Bevölkerung das unablässig, weihte der Doktor sich selbst auf dem Altar seines Adoptivvaterlandes. Er war schon 15 Mal verbannt und in Contumatiam zum Tode verurteilt worden, als ich ihn in Paris kennenlernte, das Bild heroischer Armut mit brauner Hautfarbe und einem lahmen Bein. Wie war es möglich, sich in einen solchen Mann nicht zu verlieben? Ich war stolz, als er mir den Antrag machte, gleich ihm mich dem Dienste seines Adoptivvaterlandes zu weihen, mich und mein Geld. Denn ach, alles in dieser Welt kostet Geld, auch der Sturz der Tyrannen und die Rettung der Freiheit. All mein Geld wurde auf die Unterstützung der heiligen Sache des Volkes verwendet. Diktatoren und Filibustier gediehen uns zum Trotz. Noch bevor wir ein Jahr verheiratet waren, musste der Doktor zum 16. Male fliehen, um der Ausführung eines in sicherer Aussicht stehenden Todesurteils zu entgehen. Mein Gatte in Contumatiam zum Tode verurteilt. Ich von allen Mitteln entblößt. Das war der Dank der Republik für unsere Aufopferung. So belohnte uns die Republik. Und doch liebe ich die Republik. Und ihr monarchisch gesinnten Menschen, die ihr euch wohlgenährt und behäbig unter das Joch der Tyrannen beugt, respektiert das. Diesmal suchten wir eine Zufluchtsstätte in England. Die Angelegenheiten Zentralamerikas nahmen ohne uns ihren Fortgang. Ich dachte daran, Musikunterricht zu geben, aber mein hochberühmter Gatte wollte mich nicht von seiner Seite lassen und ich glaube, wir würden Hungers gestorben sein und zu einem traurigen kleinen Artikel in den englischen Blättern Veranlassung gegeben haben, wenn die Sache nicht anders gekommen wäre. Mein armer Pratolungo war in Wahrheit gänzlich erschöpft. Er erlag seiner 16. Verbannung und hinterließ mir als Witwe nichts als seine edlen Gesinnungen. Ich kehrte auf kurze Zeit nach Paris zu meinem guten Vater und meinen Schwestern zurück, aber es lag nicht in meiner Art, ihnen längere Zeit zur Last zu fallen. Ich kehrte mit Empfehlungen versehen wieder nach London zurück und hatte bei dem Versuch, mir auf ehrenvolle Weise mein Brot zu verdienen, mit unbegreiflichen Widerwärtigkeiten zu kämpfen. Von all dem Reichtum um mich her, von all dem verschwenderischen, insolenten, prahlerischen Reichtum kam nichts auf mein Teil. Welches Recht hat irgendein Mensch, reich zu sein? Beweist es mir doch, wenn ihr könnt, dass irgendein Mensch ein Recht darauf hat. Ich will mich nicht bei der Erzählung meiner Widerwärtigkeiten aufhalten. Es wird genügen, wenn ich sage, dass ich eines Morgens außer 3 Pfund, 7 Schilling und 4 Pence in meiner Börse meinem vortrefflichen Temperament und meinen republikanischen Prinzipien absolut nichts besaß und keine Aussicht hatte, auch nur einen Schilling zu bekommen, wenn ich ihn nicht selbst verdiente. Was tut eine rechtschaffene Frau, welche entschlossen ist, sich durch ihre Arbeit Selbstständigkeit zu erringen, in einer so traurigen Lage? Sie nimmt 3 Pfund 6 Schilling aus ihrer bescheidenen kleinen Barschaft und annonciert sich in einer Zeitung. Man annonciert immer seine besten Seiten. Oh, arme Menschheit, meine beste Seite war die musikalische. In den Tagen meiner wechselnden Schicksale vor meiner Verheiratung hatte ich zu einer Zeit einen Anteil an einer Modewarenhandlung in Lyon gehabt. Zu einer anderen Zeit war ich Kammerfrau bei einer großen Dame in Paris gewesen. Aber in meiner gegenwärtigen Lage waren diese Seiten aus verschiedenen Gründen nicht so präsentabel wie meine musikalische Seite. Ich war keine große Klavierlehrerin, weit entfernt, aber ich war gut unterrichtet und besaß, was man eine anständige Fertigkeit auf dem Klavier nennt. Kurz, ich stellte mich so günstig wie möglich in meiner Annonce dar. Am nächsten Tage borgte ich mir die Zeitungen, um mir die stolze Freude zu verschaffen, mein Geisteserzeugnis gedruckt zu lesen. Und was entdeckte ich da? Ich fand, was andere unglücklicher auf Zeitungsannoncen angewiesene Leute schon vor mir gefunden haben. Gerade über meiner Anzeige befand sich eine andere, in welcher gerade das, was ich anbot, gesucht wurde. Man werfe einen Blick in irgendeine Zeitung und man wird finden, dass einander ganz fremde Menschen genau zueinander passen, indem sie ihre Dienste gegenseitig suchen und anbieten, ohne etwas voneinander zu wissen. Ich hatte mich annonciert als eine höchst musikalische, mit heiterem Temperament begabte Gesellschafterin für eine Dame. Und da stand gerade über mir ein mir unbekannter, hilfsbedürftiger Nebenmensch, der in gedruckten Lettern seinen Hilferuf ergehen ließ nach einer Gesellschafterin für eine Dame, welche sehr musikalisch und von heiterem Temperament sein muss. Fähigkeitszeugnisse und ausgezeichnete Empfehlungen sind erforderlich. Das war ja genau das, als was ich mich annonciert hatte. Reflektierende wollen sich sofort schriftlich melden, wieder genau wie in meiner Anzeige. Pfui über mich, ich hatte 3 Pfund 6 Schilling umsonst ausgegeben. Ich warf die Zeitung wie eine Närrin auf den Boden, hob sie dann wie eine verständige Frau wieder auf und meldete mich schriftlich zu der vakanten Stelle. Mein Brief brachte mich mit einem Advokaten in Berührung. Er hüllte sich in ein geheimnisvolles Dunkel, es schien bei ihm zu einer berufsmäßigen Gewohnheit geworden zu sein, niemandem irgendetwas mitzuteilen. Nur tropfenweise machte mich dieser langweilige Mensch mit den Verhältnissen bekannt. Die Dame war ein junges Mädchen, sie war die Tochter eines Geistlichen, sie lebte in stiller Zurückgezogenheit auf dem Lande, ja, sie lebte im Hause selbst noch zurückgezogen in einem besonderen Teil desselben. Ihr Vater hatte sich zum zweiten Male verheiratet, nachdem er aus seiner ersten Ehe außer der jungen Dame keine anderen Kinder gehabt, hatte er vermutlich zur Abwechslung eine große Familie aus zweiter Ehe. Umstände machten es für die junge Dame notwendig, sich von dem geräuschvollen Treiben eines Hauses voll Kinder so entfernt wie möglich zu halten. In dieser Weise ging er mit seinen Mitteilungen vor, bis er notgedrungen damit herausrücken musste, die junge Dame sei blind. Jung, einsam, blind. Es überkam mich plötzlich wie eine Inspiration. Ich fühlte, ich würde dieses Mädchen lieben. Die Frage nach meinen musikalischen Leistungen gestaltete sich in diesem traurigen Falle zu einer ernsthaften. Das Einzige, was dem jungen Mädchen zur Freude gereichte und ihr dunkles Leben erhellte, war Musik. Ihre Gesellschafterin sollte die Werke der großen Musiker, welche die Blinde verehrte, gut vom Blatt spielen können, und sie würde sich neben die Spielende setzen und zuhören, um dann nach dem Gehör jedes Musikstück nachzuspielen. Ein Musiker vom Fach sollte mich prüfen und erklären, ob ich imstande sei, Mozart, Beethoven und die anderen Musiker, welche für das Klavier geschrieben haben, gut vorzutragen. Ich bestand diese Prüfung glücklich. Meine Empfehlungen sprachen für sich selbst. Der Advokat selbst, so gern er es auch wollte, konnte nichts daran auszusetzen finden. Wir kamen überein, dass ich so bald wie möglich zur Probe auf einen Monat zu der jungen Dame reisen solle. Wenn wir uns beide konvenierten, so sollte ich nach Ablauf dieser Zeit unter für mich durchaus befriedigenden Bedingungen bleiben. Das war unser Abkommen. Am nächsten Tage reiste ich mit der Eisenbahn ab. Meinen Instruktionen gemäß sollte ich nach der Stadt Lewis in Sussex reisen, dort nach dem Ponywagen des Vaters meiner jungen Dame fragen, der auf seiner Karte bezeichnet war, seine Ehrwürden Tertius Finch. Der Wagen sollte mich nach dem Pfarrhause in Dymchurch bringen, welches Dorf in der südlichen Hügelgegend 3 bis 4 Meilen von der Küste lag. Das war alles, was ich wusste, als ich den Eisenbahnwaggon bestieg. Sollte ich nach meinem Abenteuerleben, nach den furchtbaren Aufregungen meiner republikanischen Laufbahn zu Lebzeiten meines Gatten, mich jetzt in einem entfernten englischen Dorfe begraben und ein Leben führen, so einförmig wie ein Schaf, das auf einsamem Berge weidet? Ach, nach all meinen Erfahrungen sollte ich noch erst lernen, dass die beschränkteste Sphäre menschlicher Existenz weit genug ist, um für die größten menschlichen Leidenschaften Raum zu bieten. Ich hatte das Drama des Lebens inmitten des Wirbelwindes tropischer Revolutionen kennengelernt. Ich sollte es mit all seinen aufregenden Peripetien in der frischen Einsamkeit des Hügellandes von Südengland abermals kennenlernen. Ende von Abschnitt 1.